Ey du hast das schönste Arschgesicht. Ich halt hier im Zelt an, die Welt steht still. Bier ist das Einzige, was ich will. Ich fühl keine Hände und kein Gesicht. Ich muss mal aufs Klo und ich find es nicht. Ich brauch jetzt ne Bon, die mich durchdringt und die Kuh zum Grasen bringt. Du hast meine Liebe auf den Kopf gestellt. Jetzt werden erstmal drei Bier bestellt. Aus deinem Loch die Wahrheit spricht.